Today I want to talk to you about my very favorite Bible verse. Heute möchte ich mit euch über meine Lieblingsbibelstelle sprechen. Philippians 1 verse 21. Und die steht in Philipper 1, 21. For me to live is Christ and to die is gain. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. I love the life of the Apostle Paul and I love the scripture. Ich liebe das Leben vom Apostel Paulus und ich liebe diese Schriftstelle. You see, the Apostle Paul had an experience where he was taken to heaven. Weil seht ihr, der Apostel Paulus hatte eine Erfahrung, in der er in den Himmel genommen wurde. He knew heaven and he understood heaven. Und er wusste, was der Himmel war, er kannte den Himmel. He had the clarity of life after this earth that was like nobody else in the world. Er hatte eine Klarheit, was das Leben nach dieser Zeit auf der Erde bedeutet, mehr als jeglicher andere Apostel. Exactly how you will make Christ your life here is how you are going to have reward after you die here on earth naturally. Und im gleichen Maße, wie du Christus hier auf Erden dein Leben machst, wirst du die Belohnung erhalten, wenn du in den Himmel kommst. Galardão, como recompensa na eternidade. Many Christians have this really strange idea. Viele Christen haben diese merkwürdige Idee. Strange. I live on earth. Ich lebe hier auf der Erde. 70 or whatever. Und ich habe 70, 80 Jahre. Then life is over. Und dann ist das Leben hier zu Ende. Then a new life starts, which will be life in heaven. Und dann wird ein neues Leben anfangen, und zwar im Himmel. That's not true. Aber das ist nicht so. Life in heaven is not a new beginning. It's a continuation of this life here. Weil das Leben im Himmel ist nicht ein Neuanfang, sondern eine Fortsetzung vom Leben auf der Erde. Schau. Nothing that God created, he created for death. Weil nichts, was Gott erschaffen hat, hat er für den Tod erschaffen. Death only entered the world after sin. Weil der Tod kam erst nach der Sünde in die Welt. So whatever God created was created for eternity. Also alles, was Gott erschaffen hat, hat er für die Ewigkeit erschaffen. Something we have to grasp in our heart. Und das ist etwas, was wir mit unseren Herzen verstehen müssen. So heaven is not a new beginning after this life is over. It's simply a continuation of something we've already started here. Also der Himmel ist nicht ein Neuanfang nach dem Leben auf der Erde, sondern einfach eine Fortsetzung von etwas, was wir schon angefangen haben. Something that's a powerful spiritual principle. Und wisst ihr, da gibt es ein kraftvolles geistliches Prinzip. It's called this. Und das ist so. How you leave is how you enter. So wie du gehst, so kommst du wieder an. Look, how the baby leaves the womb. Schau, so wie das Baby den Mutterleib verlässt, how the baby enters the world. Ist genauso wie das Baby in diese Welt kommt. If it leaves the womb already with the deficiency. Wenn es den Mutterleib mit einer Fehlbildung verlässt, dann wird es auch in die Welt kommen mit einer Fehlbildung. If you leave one city to move to another city, und wenn du eine Stadt verlässt, um in eine andere zu ziehen, if you leave the city with things unresolved, wenn du eine Stadt verlässt mit ungelösten Situationen, dann wirst du in eine neue Stadt kommen mit den gleichen Problemen. People try to always run away from things. Und die Leute versuchen immer wegzurennen von den Dingen. Understand the way you leave is the way you enter. Aber die verstehen nicht, dass so wie du gehst, so kommst du an. So how you leave this earth is exactly how you enter heaven. It's a continuation. Also genauso wie du diese Erde verlässt, so wirst du in den Himmel kommen. Ist eine Fortsetzung. Look at the context of Philippians chapter 1 verse 21. Schau im Kontext von Philipper 1, 21. Look at verse 20. Schau im Vers 20. According to my earnest expectation and hope that in nothing I shall be ashamed. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zuschande werde. As always, so now also Christ will be magnified in my body, whether by life or by death. Sondern, dass in aller Freimütigkeit wie alle Zeit, so auch jetzt Christus hochgepriesen wird in meinem Leben, es sei durch Leben oder durch den Tod. Life, if God is glorified in life, he will also be glorified in death. Also Paulus sagt, wenn Christus im Leben hochgepriesen wird, so wird er auch im Tod hochgepriesen. There are so many scriptures where Paul clearly connects life on earth with life in heaven. Und es gibt so viele Schriftstellen, wo Paulus ganz klar diese Bindung macht zwischen dem Leben auf Erden und Leben im Himmel. Und schau, was Jesus sagt. Als Lazarus, sein guter Freund, starb, da sagt er im Johannes 11, 25, Jesus said, I am the resurrection and I am the. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich liebe diese Schriftstelle. He who believes in me, though he may die, he shall. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. And whoever lives and believes in me, he shall. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Friends, we Christians don't. Freunde, wir Christen sterben nicht. Oh, Jesus. Wieso? Por quê? Because we've already died. Weil wir sind ja schon in Christus gestorben. Now we're going to simply continue to live forever. Jetzt werden wir in Ewigkeit leben. Viver para sempre. 2 Corinthians 5 makes this so. Und 2. Korinther 5 macht dies ganz klar. Muito claro. Paulus sagt, that we, our spirit, dass wir in unserem geistigen Mensch spiritual, is not, nie sterben werden. Also was passiert? He's going to simply be close to, er wird einfach eine andere Kleidung haben. So what is was he sagt er? Okay, so he's saying, in this earth, you live. Also er sagt, auf dieser Erde leben wir in einem Körper. One day you will simply get undressed. Und eines Tages werden wir ausgezogen werden. Sie retirar dessa capa, put in a new spiritual clothes, und neue geistige Kleider anziehen. And life's just going to continue. Und das Leben wird einfach weiterfahren. Und da ist meine Frage. How you gonna spend your time? Wie wirst du Ewigkeit verbringen? Well, I hope that finally life on earth is over so I can start. Ja, ich hoffe, dann wird mein Leben zu Ende sein und ich kann ein neues Leben anfangen. Listen, I could tell you many heaven experiences because I was dead. Hör zu, ich könnte euch viele himmlische Erfahrungen erzählen, weil ich war tot. Heaven is not a new beginning, it's a continuation. Und der Himmel ist nicht ein Neuanfang, sondern eine Fortsetzung. The entire Bible is full of scriptures that prove there is an eternal reward that you decide already here on this earth. Die ganze Bibel ist voll von Beweisen, dass wir eine himmlische Belohnung haben, über die wir schon hier auf der Erde entscheiden. We talked about 2 Corinthians 5. Wir haben über 2. Korinther 5 gesprochen. Schau im Vers 9. Therefore we make it our aim, whether present or absent, to be well pleasing to him. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Why? Wieso? Because we must all appear before the judgment seat of Christ. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, sei gut oder böse. So what is Paul telling us? Also was sagt uns Paulus? He's telling here on earth, you are deciding what's gonna be like when you enter there. Er sagt, dass wir hier auf Erden uns entscheiden, wie unsere Zeit im Himmel sein wird. Another one of the scriptures I love so passionately. Und eine andere Schriftstelle, die ich so leidenschaftlich liebe, 18. ist im Römer 8, 18. It says, for the suffering, here's what it says, I consider the sufferings of this present time, they are not even worthy to be compared to the glory that shall be revealed. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. He makes a direct connection to suffering on earth and glory in heaven. Er macht eine direkte Verbindung zwischen dem Leiden auf Erden zu der Herrlichkeit im Himmel. So, he's not talking about, oh, you poor soul, you suffered and died of cancer, now you're going to have a great glory in heaven. No. Und er redet nicht, oh, du arme Seele, du hattest Krebs hier auf der Erde und du wirst die Herrlichkeit deshalb im Himmel erfahren. Nein. The suffering that I voluntarily and praise for my Jesus is going already to determine what's going to be like there. Sondern er redet über das Leiden, das ich freiwillig für meinen Jesus auf mich nehme, das dann die Ewigkeit beeinflussen wird. I've seen heaven and I've seen people with different levels. Ich habe den Himmel gesehen und ich habe Leute gesehen mit verschiedenen Ebenen der Herrlichkeit. Wieso? Okay, because here on earth you decide how you're going to. Weil es ist da auf Erde, wo wir entscheiden, wie wir in der Herrlichkeit leben. It's not going to be a new start. Es wird nicht ein Neuanfang sein, mein Freund, sondern eine Fortsetzung. So I have decided probably 20 years ago, I don't live for this earth. I already now live for there because one day I'm going to slip into there. And weil ich vor 20 Jahren habe entschieden, dass ich mein Leben für die Ewigkeit leben werde, weil eines Tages wird das Leben hier zu Ende sein und ich werde in die Ewigkeit gehen. Das ist kein Neuanfang, sondern eine Fortsetzung. Denk darüber nach.